durch dich. Klagt ein Vogel, ach auch mein Gefieder. Nest im Regen, flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Es ist der 3. Oktober 2015. 25 Jahre Wiedervereinigung für die einen, Anschluss und Übernahme für die anderen. Eingangs hatte ich den Dichter Volker Braun zitiert. Der Dichter Volker Braun, der die Mängel und Irrwege der späten DDR dialektisch analysierte und kritisch begleitete, hat im August 1990 illusionslos den Bruch beschrieben, der mit dem Anschluss der DDR an die BRD vollzogen wurde. Da bin ich noch, mein Land geht in den Westen, Krieg den Hütten, Friede den Palästen. Ich selber habe ihm den Tritt versetzt. Auch in der Musikszene gab es einzelne Stimmen von ungewöhnlicher Klarheit. Dazu gehörten zum Beispiel Steffen Mensching und Hans Eckart Wenzel. Abschied der Matrosen vom Kommunismus lautete der Titel eines Programms, worin die Musikclowns mit bitterem Sarkasmus verkündeten: Ach, was rot ist, wird weiß, und zu Wasser der Schnee und fließt fort in die eisige See. Mensching und Wenzel entwerfen hier ein Bild der Nachwendewelt. Und sie tun dies ohne einen eurozentristischen Blick. Dabei weisen sie auf die Folgen des noch sich vollziehenden Epochenumbruchs hin. Die Welt ist kaputt und es ist zu spät. Hast auch nichts mehr vorzuschlagen. Der eine frisst Dreck, der andere Diät. Komm, redliches Unbehagen. Und im Kanonen-Shanty nehmen die beiden Clowns lange vor der erneuten Beteiligung deutscher Soldaten am Krieg gegen Jugoslawien den deutschen Militarismus aufs Korn, wenn sie den Captain an die ewigen Landratten denken lassen, die immer nichts als Angst hatten. In ihren Heimatländern, weil's die Gesetze nicht ändern, denn die anderen dürfen längst schießen, nur wir nicht. Wir büßen und büßen. Das war dieses berühmte Donald Rumsfeld-Wort, die Deutschen müssen das Töten wieder lernen. Es ist so gekommen. Geradezu visionär ist das Lied Sie werden kommen. Es nimmt Anfang der 90er Jahre das Flüchtlingselend und die Festung Europa gleichsam vorweg. Europas Armee an der Küste hält Stand, verteidigt die Reiche der Reichen, bis zu den Augen im Dünensand, hinter den Bergen aus Leichen. Hans Eckart Wenzel hat das Lied seit einiger Zeit wieder in sein Konzertprogramm aufgenommen. Gerhard Gundermann, der lebte von 1955 bis 1988, bleibt musikalisch und als Texter eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musiklandschaft. Auf seine Nachwendeplatten zeichnet er poetisch, nicht ohne Humor, die sozialen Folgen des Anschlusses der DDR an die BRD. Aber eines Tages ist es dann geschehen. Eine böse alte Fee erhörte unser Flehen. Genau 5 Minuten vor 9:30 blieb die alte Werksuhr stehen. Und an einem fremden weißen Strand träumen wir von unserem alten Eisenland. Der Liedermacher und Baggerführer erkennt den Zeitenwandel nicht nur als Umbruch, sondern als das Aufkommen eines neuen alten Klassenkonflikts. In seinem Song Krieg umschreibt er die Ost-West-Konfrontation als langen Krieg. Aber aus, Bruder, aus war der Krieg. Wer hatte uns den in die Wiege gelegt? Und offen und frei liegt das Meer. Du gabst mir die Hand und ich gab dir mein Gewehr. Die folgende Volte ist nüchtern, knapp und einfach und auch noch einfach wahr. Nun ist es soweit, wir haben zu zweit wieder klar Schiff gemacht. Ich habe jetzt endlich eine richtige Arbeit und du jemand, der sie für dich macht. Wenn das Schiff schlingert, machst du den Finger und ich mach den Rücken krumm. Du musst an die Kegel, ich muss an die Segel. Und da weiß ich wieder warum. Darum, Bruder, darum wird Krieg. Den haben wir jetzt vor die Füße gelegt. Dass ich singe und bringe nicht um, obwohl ich nun wüsste warum. Sicher war die kritische Auseinandersetzung mit den Folgen des Umbruchs in der ostdeutschen Musikszene nicht gerade eine Massenerscheinung. Allerdings entstanden manche kluge und weiterhörenswerte Songs. Die gilt aufzuheben im eigentlichen Sinne des Wortes. Die Hellsichtigen, das sind Mensching, Wenzel und Gundermann. Die haben ein treffendes Bild von der Nachwendewelt entworfen. Dazu der Artikel von Herrn Michael Mäde in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, DDR, Musiken, was bleibt? Die Ausgabe September-Oktober 2015. Kiefer auf dem Blatt, was ist das schon? Das Blatt haut man ab, den Käfer latscht man platt. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Ein Blick in der Stadt, was ist das schon? Die Stadt ist so satt und den Blick streift man schnell ab. Blick in der Stadt, was ist das schon? Eine Hand in deiner Hand, was ist das schon? Der einen gibt man ein Gewehr, die andere wäscht den Toten hinterher. Eine Hand in deiner Hand, was ist das schon? Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Das Blatt haut man ab, den Käfer latscht man platt. Ein Käfer auf dem Blatt, was ist das schon? Musik. Frau auf dem Blatt. Was ist das schon? Ein Blick in der Stadt. Was ist das schon? Eine Hand in einer Hand. Was ist das schon? Die Zöllner, DDR Rock. Sie wird gerne draußen schlafen, ein märchenhaftes Firmament schmeichelt ihren schönen Augen. Sie will dort ein neues Leben starten, wo es keinen Luxus gibt und auch keine Kreditkarten. Ich hatte vor, mit ihr aufs Dach zu ziehen, eine Luftveränderung. Nicht in der Wildnis, sondern mitten im urbanen Zentrum. Etwas höher. Wir werden Honiggelb vertont und von der Zwergenwelt verschont. Glücklich, wer hier wohnt. Andauernd will sie barfuß laufen und der Wasserfällen baden gehen. Für mich will sie einen Schlafsack kaufen. Und außerdem am Lagerfeuer, im Gegensatz zu dieser Stadt, ist alles nicht so höllisch teuer. Ich hatte vor, mit ihr aufs Dach zu ziehen, eine Luftveränderung. Nicht in der Wildnis, sondern mitten im urbanen Zentrum. Ich hatte vor, mit ihr aufs Dach zu ziehen, eine Luftveränderung. Etwas höher nur der Mond. Wir werden Honiggelb vertont. Und von der Zwergenwelt verschont. Glücklich, wer hier wohnt. Etwas höher nur der Mond. Wir werden Honiggelb vertont. Und von der Zwergenwelt verschont. Glücklich, wer hier wohnt. Etwas höher nur der Mond. Wir werden Honiggelb vertont. Und von der Zwergenwelt verschont. Glücklich, wer hier wohnt. Niemandsland, 91.4 FM. Es ist Samstag, der 3. Oktober 2015. In Deutschland ein Feiertag. Im Rest der Welt ein ganz normaler Samstag. Der 3. Oktober 1990 gilt offiziell als Vollzug der deutschen Wiedervereinigung. Und danach gab es, wie wir wissen, kein Halten mehr. Der Kalte Krieg war zu Ende. Die große Gegenmacht zum Kapitalismus war besiegt. Das war die Sowjetunion. Und danach kam alles, was man sich so an Plagen vorstellen kann. Die Dimension der Freiheit war natürlich auch da für viele Menschen, die vorher ihr Land nicht verlassen durften, aber geliebt zu werden. Damit begann eine Serie von Kriegen, Eroberungsfeldzügen und von Finanzkrisen, die die Welt immer noch erschüttern und den arbeitenden Menschen nichts Gutes gebracht haben. Mit dem Fahrstuhl in die obere Etage. Man wäre der Strohhalm nicht in irgend so einem. Wer erinnert sich nicht an die Bilder vom Brandenburger Tor, die Jubelbilder erstmal im November 1989, als die Mauer aufging, aber dann auch am 3. Oktober 1990, Tag der Wiedervereinigung. Worauf die meisten Deutschen 45 Jahre gehofft hatten, woran aber noch wenige Jahre zuvor kaum jemand geglaubt hatte, wurde vor 25 Jahren mit dem Beitritt der DDR zum sogenannten Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Realität. Die deutsche Wiedervereinigung. Übernahme für viele andere Menschen. Damit endete nicht nur die Teilung Deutschlands, sondern endgültig auch die Nachkriegszeit, der Kalte Krieg und auch jene Epoche, in der eiserne Vorhang Europa in Ost und West teilte. Das sind Worte aus dem Hardenberg-Geschichtskalender, die ich hier verlese. Und damit endete auch der Kalte Krieg, der die Welt in Ost und West teilte, könnte man heute hinzufügen, damit endete auch zeitweise der Kalte Krieg, der die Welt in Ost und West teilte, beziehungsweise in NATO und Russland. Und nun hat der Kalte Krieg leider wieder begonnen, vor ein paar Jahren, durch den Eifer der NATO in die frei werdenden Staaten zu zischen, in das Machtvakuum zu strömen und diese Staaten militärisch zu kontrollieren, Militärbasen aufzubauen und die Militärmacht bis ganz eng und nah an die Grenzen Russlands zu schieben. Das ist der neue Kalte Krieg, den wir im Moment erleben. Und diese schöne Phase der Wiedervereinigung und des Endes des alten Kalten Krieges, die haben vielleicht viele Leute streckenweise auch sehr schön und nett genießen können. Aber nun geht's wieder andersrum. Kriege, Flüchtlingsströme, Arbeitslosigkeit, der Kalte Krieg ist zurück. Warum wurde nicht etwa der Beginn der friedlichen Revolution, der Proteste und Demonstrationen der DDR-Bürger zur Fixierung des Nationalfeiertags gemacht? Warum hat man den 3. Oktober genommen, als der Vertrag unterschrieben wurde? Oder der Tag des Mauerfalls, der 9. November? Das geht natürlich nicht, denn letzteres Datum ist auch das der Reichspogromnacht gegen die Juden von 1938 und daher für den Nationalfeiertag verständlicherweise nicht geeignet, das sagt Hardenbergs Geschichtskalender. Was noch an einem 3. Oktober geschah, 1951, Willy Brandt von der SPD wird zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Die klugen Wichtigkeiten werden gerne verbreiten, und wenn es gut bezahlt wird, auch die Nichtigkeiten, das eine lässt sich irgendwo kaum bestreiten, am verbindlichsten zeigen sich die Gescheiten, negativ. Meine Malereien und meine Kompositionen, meine Versuche bei den Genies zu wohnen, meine kreativen Staatsenden exzessiv, und alles in allem negativ. Und dann angekommen im Reich der Versager, spricht mich jemand von der Seite an. Du hast doch wenigstens griffige Sprüche auf Lager. Warum wirst du nicht einfach Ansager? Ich sag richtig, sag er. Ich sag richtig. Wieso hab ich mir das nicht gleich selbst gesagt? Sagt er, dann hättest du dafür kein Geld bekommen. Ja, nun sei es wie es sei, steh ich hier in eurem Laden und wird mich um diesen einen Job bewerben. Ich bin ein Ansager. Ich bin ein ein Ansager, kein Moderator und der lästige Fragenfrager. Ich bin ein Ansager. Ich bin ein Ansager, kein Moderator und der lästige Fragenfrager. Ich bin ein Ansager. Lästiger Fragenfrager, ich bin ein Ansager. Écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Katalonien hat gewählt. Es gibt ein spanisches Sprichwort, das besagt: Es como el perro de Hortelano, ni come ni deja comer. Es ist wie beim Hund von Hortelano, er frisst nicht und er lässt auch nicht fressen. Das ist in etwa die Situation hier in Katalonien nach den Wahlen zum Regionalparlament der Generalitat vom vergangenen Sonntag, dem 27. September. Separatisten und Konstitutionalisten, also die Independentistas, die für die Abspaltung von Spanien sind und deren Gegenkräfte, halten sich in etwa die Waage. Die Separatisten haben zwar die Mehrheit der Abgeordneten erhalten, aber diese Mehrheit ist nicht durch eine Mehrheit der Wählerstimmen zustande gekommen, sondern durch ein Wahlsystem, das auch Sitze erlaubt, die ohne Mehrheit erhalten wurden. Die von den Separatisten zum Plebiszit umfunktionierten Wahlen haben dennoch eine Stimmenmehrheit gegen die Abspaltung Kataloniens von Spanien zum Resultat. Die von den Rechtskatalanisten der CD im Bund mit den katalanistischen rechten Sozialdemokraten ERC aufgestellte Liste Junts pel Sí, gemeinsam für das Ja, hat demnach den Volksentscheid zur Abspaltung Kataloniens, wenn es denn ein Volksentscheid war, nach Stimmen zumindest verloren. Eingerechnet sind hier die Stimmen der linksradikalen CUP. Doch davon, dies zuzugeben, sind die Katalanisten des Rechtspopulisten Artur Mas weit entfernt. Nun ist also eine ungesunde, von nationalistischem Eifer und nationalem Fanatismus durchseuchtes Klima aufgebaut worden, in dem nur noch schwerlich eine Art parlamentarische Politik zu machen wäre. Diese absurde Situation geht klar zulasten der Interessen der Bevölkerung, die von einer beispiellosen Armutswelle betroffen sind, Massenarbeitslosigkeit, Abbau der Bürgerrechte, Zurückfahren sozialer Errungenschaften durch Kürzungen, Privatisierungen und Plünderungen der Staatskassen durch die korrupten Eliten. Das sind momentan in den Massenmedien der Katalanisten und des Staates so gut wie keine Themen. Das neoliberale Modell des Raub- und Plünderungskapitalismus hat im nationalistischen Bedrohungstheater einen vorzüglichen Rettungsanker gefunden, um die Empörung der Menschen in eine ihm genehme Richtung zu lenken. Katalonien im Herbst 2015. Fahnengeschrei, Propaganda, Affentheater. Man müsste hinzufügen, die korrupten Eliten, die Katalonien seit 30 Jahren mit Fleiß und Systematik beherrschen und ausplündern, haben sich der Sehnsucht vieler Katalanen nach einem eigenen Staat bemächtigt und ihr Projekt von einem eigenen Finanzamt daraus festgeschraubt. Spanien bestiehlt uns, ist seit langem die Parole dieser Leute. Ein eigenes Finanzamt unter der Kontrolle dieser Cliquen würde ihnen auf Jahrzehnte unkontrollierbar und straffrei einen Freibrief geben. Nationalismus ist die Methode der Herrschenden, mit der sie die Beherrschten dazu bringen, freiwillig gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Dieser Satz des spanischen Komikers Gila hat mir immer sehr gut gefallen, denn er ist wahr und gleichzeitig ordentlich frech. mittlerweile die Sonne hervorgekommen. Es hat ja heute Nacht ganz schön gedonnert und geregnet und geschüttet wie aus Kannen, wie man auf Deutsch sagt. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen, wie dir auch. Vor der Wahl ist nach der Wahl. Ja. Alles geht im Moment gleich weiter wie seither. Was wird werden? Ja, wie immer sage ich dazu, das hängt von uns ab. Und was werden wird, also von allen jetzt nicht unbedingt wegen der Wahl hier. Meine Wahlen sind immer interessant, weil sie vielleicht einen Rückschluss zulassen darauf, wie die Mehrheit der Bevölkerung denkt oder fühlt. Aber gut, jetzt in diesem konkreten Fall hier, Katalonien, hast du ja schon angesprochen, was war das jetzt eigentlich? War das ein Referendum oder war das eine normale Landtagswahl? Und also wie gesagt, wenn man das vom Wahl als Wahl betrachtet, dann haben die totale Autonomie wollen, also Unabhängigkeit wollen, wenn man es von daher betrachtet, sind sie nicht auf 50, sondern glaube ich auf 48% der Wählerstimmen gekommen, und die anderen, die dagegen sind, die fast 52%. Genau, 47,8 und 52,2. Ja, also das nach Stimmen, wie die Leute gestimmt haben. Wenn man das aber als normale Wahl betrachtet, dann kommt diese Liste Junts per Si, gemeinsam für das Ja, von den Unabhängigkeitsfans kommt dann nur auf 62 Sitze. Und bräuchte dann noch eine dritte, eine kleinere Partei, auch Unabhängigkeitsfans, um die Mehrheit zu haben im Parlament, um also eine Regierung machen zu können. Und diese kleine, nationalistische, aber sonst ganz vernünftige Partei, die haben jetzt vor der Wahl schon gesagt und nach der Wahl auch noch, wir werden auf keinen Fall diesen Mas wählen als neuen Präsidenten. Also das ist die Hauptfigur, die hinter allem steckt, was bei dieser gemeinsamen Liste da ist. Und jetzt ist die Frage, halten Sie es durch, was Sie gesagt haben vor der Wahl, halten Sie das aufrecht? Dann, wenn dann die anderen Parteien werden natürlich noch weniger diesen Mas unterstützen, dann würde es im Januar schon wieder zu Neuwahlen kommen. Ja? Also das so als kleines Detail. Aber also für mich ist es eigentlich gar nicht so wichtig, diese Geschichte. Ich fand die Ergebnisse interessanter, weil sie vielleicht auch einen Rückschluss darauf zulassen, wie die Wahlen, die allgemeinen Wahlen, die nationalen Wahlen in Spanien am 20. Dezember, was die möglicherweise für ein Ergebnis haben. Die KUP wird, wenn wir Pech haben, einknicken. Man hat jetzt schon eine Formel gefunden, wo beide Seiten ihr Gesicht wahren. Die KUP ist ja eine linksradikale Partei, antikapitalistisch und bereit zu einem Ausstieg aus dem System, antipatriarchalisch. Da sind junge, eifrige, linksradikale Leute drin, die das ganze System bekämpfen wollen. Das kann man sehr loben. Aber es zeichnet sich da etwas ab, was, glaube ich, auch ein bisschen übel riecht. Und zwar hat man jetzt eine Formel gefunden, die ist so eine Kompromissformel. Es hieß ja immer, mit Artur Mas und seinen korrupten Leuten werden wir niemals gemeinsam gehen. Nun hat man aber eine Formel gefunden, die heißt Liderazgo Coral. Das heißt, eine Art Chorführerschaft, wo viele drin sind, in der Artur Mas auch seine Rolle bekommen sollte. So, das muss man nämlich mal reinziehen. Das heißt, die Leute, die KUP gewählt haben, zum ersten Mal, weil die hatten noch nie so viele Stimmen, die haben 10 Sitze, glaube ich, oder 9, 10, die haben natürlich KUP gewählt, weil sie gegen die rechten Katalanisten sind und weil sie die Leute, die die Politik des neoliberalistischen Kaputtmachens der Sozialsysteme und des Ausplünderns satt haben, die haben Kupp gewählt als Gegenkraft, wenn Kupp nun mit diesem neoliberalen Mass gehen wird, dann werden sich bestimmt 80% der Wähler absolut radikal von dieser Kupp-Partei wieder distanzieren und damit haben sie etwas kaputt gemacht, was sie eigentlich jahrelang, die letzten Jahre jetzt, sehr gut aufgebaut haben. Ein Dilemma, das Dilemma zwischen Nation und Klasse. Das heißt, diese Kupp-Leute fühlen in sich die Nation, die katalanische Nation, gleichzeitig fühlen sie in sich aber auch den Betrug des Systems und den Klassenkampf von oben. Und das ist, glaube ich, eine Zerreißprobe, oder? Ja, gut, also das stimmt natürlich, wenn die da jetzt einknicken würden und dann bin auch nicht direkt doch dazu beitragen, dass dieser Mass wieder Präsident wird, dieser Korrupte. Wenn das passiert, dann werden sie natürlich viele Wähler enttäuschen. Aber vielleicht noch nicht mal 80%. Ne? Warum? Da werden viele enttäuscht sein, sagen wir von den jüngeren Leuten, die hauptsächlich in und um Barcelona herum wohnen, auch in einigen anderen Städten im Land. Aber die wurden ja nicht nur von denen gewählt, sondern auch von so wirklich von kleinen Gemeinden irgendwo auf dem Land, die eben dieses Antispanische mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und wir werden dann sehen. Der Spiegel schreibt hierzu: Regionalwahl in Katalonien. Linksradikale Separatisten rufen zu zivilem Ungehorsam auf. Bei der Regionalwahl im nordspanischen Katalonien haben die Befürworter der Unabhängigkeit gewonnen. Jetzt fordert die linksradikale Partei KUP die Bürger auf, die Gesetze aus Madrid zu missachten. Meine Schüler haben gestern ein bisschen gelacht, als wir diesen Artikel gemeinsam gelesen haben. Die sind übrigens mehrheitlich Separatisten. Da gab es auch eine Riesendiskussion um die Zahlen. Die wollten mir zum Beispiel beweisen, vorrechnen, dass nach Stimmen ebenfalls der Separatismus gewonnen hätte. Die haben die Stimmen von einer anderen Partei, die nicht auf der Liste war und sich nicht für die Abspaltung von Spanien ausgesprochen hat, haben die einfach mitgezählt. Die wollen also diese Stimmen einfach mitzählen. Gut, ich habe die reden lassen, klar, es ist Debatte, die machen das auf Deutsch, auf einem hohen Niveau, das ist fantastisch. Aber dann habe ich doch meine Einwände ihnen vorgebracht. Die Parole, die kam direkt in der Wahlnacht noch von oben runter, aus der Führung der katalanischen Bourgeoisie. Diese Stimmen müssen wir auch mitzählen, obwohl die sie gar nicht gewählt haben. Das Kuriose ist, das hat so etwas Quixoteskes an sich. Die missachten ihre eigenen Regeln und sagen dann, ich habe das auch schon gehört, ja, es war ja gar kein richtiges Referendum. Das heißt, jetzt, wo sie das als Referendum getarnte Verfahren verloren haben, berufen sie sich darauf, dass es ja gar kein richtiges Referendum gewesen wäre. Es ist also ein unheilvolles Tohuwabohu und ein trickreiches Rumgerede daraus entstanden, das leider sehr jämmerlich ist, oder? Ja, also diese andere Formierung da, die ungefähr gleich viel Sitze bekommen hat wie diese nationalistische KUP, 11 und die KUP 10 Sitze im Parlament. Das ist natürlich auch eine kleine, aber eindeutig linke Formierung. Und so ganz falsch ist es gar nicht, wie deine Schüler da gerechnet haben, weil, sagen wir mal, die Hälfte vielleicht von denen, die diese Liste gewählt haben, Catalunya Sí que es Pot, haben tatsächlich bei dieser Art Volksabstimmung vor einem Jahr, die Hälfte davon haben auch für die Independencia gestimmt. Also von daher ist es gar nicht so falsch. Ja? Nur eben, also da sind dann in dieser Koalition so Gruppen drin, die so um Podemos angesiedelt sind und Iniciativa Verds und Vereinigte Linke und solche Leute. Also, Der Wahlausgang habe Kataloniens Souveränität deutlich gemacht, das sagte KUB-Chef Antonio Baños am Sonntag vor Anhängern hier in Barcelona. Ab morgen kann und sollte das Gesetz von den Katalanen missachtet werden, fügte er mit Blick auf Vorgaben aus Madrid hinzu. Dies betreffe ungerechte Gesetze. Que a partir de demà mateix la legalitat espanyola pot i ha de ser desobeïda per la sobirania catalana en totes aquelles lleis que vagin en contra de les classes populars del nostre país. Heute wurde die Republik geboren, beschwor Baños ein unabhängiges Katalonien. En la nit que tot comença, avui neix la República. I diem a l'estat espanyol. Für uns Demokraten, die wir ja in der Schule immer ganz total demokratisch schon erzogen wurden, klingt es natürlich schrecklich, ja, wenn man solche Sachen sagt, wie der jetzt, was du gerade zitiert hast, dass einfach Gesetze, die nicht gerecht sind, die du nicht einfach nicht beachten, ja, das ist natürlich total undemokratisch. Aber gut, gerade der hat eben auch gesagt, gerade das, dass Gesetze nicht befolgt wurden, Widerstand dagegen geleistet wurde, dadurch ist eigentlich der Fortschritt in der Menschheit zustande gekommen. Ne? Was wäre passiert, wenn in Deutschland alle nicht die Gesetze befolgt hätten, die unter den Nazis erlassen wurden. Oder das Beispiel, das der Baños auch angeführt hat, USA, Rassendiskriminierung, ne? Und die Bürgerrechtlerin, die schwarze Rosa Parks, ne? Die hat einfach auch das Gesetz und die Normen nicht respektiert, wo sie dann in Autobus eingestiegen ist und sich demonstrativ hingesetzt hat auf dem Platz, der für die Weisen reserviert. Ja. Also so ganz dumm ist das nicht, wenn der sagt, einfach Gesetze, die nicht korrekt sind, die wir ungerecht finden, nicht beachten. Ja? Einverstanden. Wo ich doch leicht oder auch sehr stark Diskrepanz aussprechen möchte, ist zum Beispiel, dass Leute wie Arturo Mas sich hinstellen und sagen, ich bin Gandhi, ich bin Martin Luther King. Da wird diese Bürgerrechtsbewegung eigentlich zu einem Zerrbild, zu einer Karikatur, die dümmer und gröber gar nicht mehr sein kann. Das ist ein Typ, der trägt $5,000 Klamotten, kommt mit dem Hubschrauber ins Parlament geflogen, gehört zu einer der reichsten Familien hier in Katalonien und vergleicht sich selber mit Martin Luther King. Das ist einfach eine Frechheit, eine Dummheit. Und seine Anhänger, die ihm dabei noch zujubeln, die kann man wirklich nur bemitleiden bei so viel Dummheit und bei so viel ja, Volksverdummung, die sie freiwillig akzeptieren. Klar, Gesetze nicht missachten, aber die gleichen Leute, die uns ungerechte Gesetze aufdrücken, erinnern wir uns, Werner, an die Sitzung im katalanischen Parlament hier vor 4 Jahren, als das katalanische Parlament die ganzen Kürzungen und Privatisierungen beschlossen hat, als man den Schulkindern das Essen gestrichen hat, als man den Armen die Unterstützung weggenommen hat. Da gab es eine Riesendemo vor dem Parlament. Das waren ungerechte Gesetze, das sind ungerechte Gesetze. Die gleichen Leute, die jetzt schreien, die Gesetze zu missachten, die haben damals diese Gesetze ungerechtere, noch viel ungerechtere Gesetze gemacht und betrieben und halten die heute noch aufrecht als die Gesetze, die Madrid ihnen da finanzmäßig und autonomiemäßig vorschreibt. Das ist alles lächerlich und ist zu einem dummen Gerede verkommen, dass man schon gar nicht mehr richtig drüber argumentieren mag, weil die Leute einem auch gar nicht mehr zuhören. Die glauben einfach Parolen und gegen die muss man dann immer wieder vernünftig anargumentieren, was sehr anstrengend ist. Das ist eigentlich das Schizophrene an der ganzen Geschichte. Ja. Im Grunde macht dieser Mas und seine Convergencia, diese Partei, exakt die gleiche Politik wie der rechtskonservative Rajoy in Madrid. Ja. Also Sozialleistungen kürzen, alle öffentlichen Dienstleistungen möglichst, wenn es geht, reduzieren oder privatisieren. Die machen exakt das Gleiche, ne? Aber es geht eben drum, die einen gegen die anderen, Katalonien gegen Madrid, Madrid gegen Barcelona auch. Und so wird uns das verkauft. Und man muss natürlich sagen, irgendwo versteht man fast diese Unabhängigkeitsfans auch, ne? Weil die sich leisten in Madrid, jetzt wieder gegen Katalonien, das ist auch wirklich hanebüchen. Ne? Da wollten sie ein besseres Autonomiestatut haben. Hier die Katalanen, damals war von Unabhängigkeit noch keine Rede. Ja? Und es wurde dann sofort brutal blockiert von Madrid und Verfassungsklage haben sie eingereicht, die Partido Popular in Madrid, dann ein Schulgesetz, wo so ein ultrakonservativer Typ vom Opus Dei, wo der dann ein neues Schulgesetz durchgedrückt hat, wo also ganz klar die katalanische Sprache eben diskriminiert werden soll. Ne? Also so produzieren die laufend neue Unabhängigkeitsfans hier. Ne? Und das Problem ist eben, dass die denken, diese Unabhängigkeitsvertreter, also selbst die KUP, dass die eben denken, wenn sie erstmal unabhängig sind, eigenes Land sind, dann brauchen wir das nicht mehr zu machen. Ja? Dann können wir wieder unbeschwert katalanisch reden und denken auch, dass sie dann solche Dinge in den Griff kriegen wie Austeritätspolitik abschaffen oder reduzieren. Und ich glaube, da ist eben das Problem, ja, dass die eben dann, wenn sie weiterhin sich zusammentun mit Leuten wie mit diesen Rechten von hier, dann werden sie genau das gleiche Problem haben. Also die einzige Möglichkeit ist, alle abzuschaffen, sowohl die in Madrid als auch die, die momentan in Katalonien an der Macht sind. Herbst im Niemandsland. Die Regierungen fallen. Den Leuten wird es zu bunt. Sie sagen Unabhängigkeit, aber niemand weiß im Moment, unter welchen Bedingungen und was diese Unabhängigkeit dann für die Menschen hier in diesem Land bedeuten würde. Unter welchen Bedingungen würden sie dann leben? Würde dann ein sogenanntes freies Katalonien noch zur EG gehören? Wahrscheinlich nicht, das haben die Herrschenden in den anderen Ländern schon klar gesagt. Die gehören dann nicht mehr zu uns. Wer bezahlt das alles? Das Finanzamt, das sie dann errichten werden. Das ist ja der große Traum von Jerry Artur Mas und seiner Clique. Die geklauten Milliarden von Jordi Pujol, die irgendwie straffrei zu bekommen, dass er und dann die Seinen die ungestraft genießen können. Die sind auf Auslandskonten in Steuerparadiesen versteckt, zum Teil blockiert. Die spanische Staatsanwaltschaft ermittelt. Bei einem unabhängigen Katalonien würde da kein spanischer Staatsanwalt mehr seine Nase reinstecken und niemand würde diese Leute dann mehr kontrollieren. Die würden praktisch in ihrem eigenen Saft schmoren dürfen. Ein großer Vorteil für die Korruption. Je kleiner das Land, umso einfacher Korruption auszuüben. Je kleiner ein Land, auch umso einfacher für die Finanzmärkte, dieses Land unter Druck und unter Kontrolle und unter der Fuchtel zu haben. Das wäre alles abzuwarten. Es gäbe da vieles, vieles, vieles, was zu bedenken wäre. Im Spiegel von dieser Woche gibt es einen Kommentar von Frau Helene Zuber, die sagt, katalanische Luftschlösser, wie Separatisten durch Lügen die Unabhängigkeit erzwingen wollen. Ein unabhängiges Katalonien schon im März 2017, die Regionalwahl am Sonntag, ist tatsächlich nur ein getarntes Plebiszit auf diese Frage. Nun wissen wir schon die Ergebnisse. Sie sagt, sollten die Separatisten um Ministerpräsident Artur Mas die Mehrheit der Sitze im Parlament von Barcelona erobern, wollen sie die Abspaltung von Spanien forcieren. Das haben wir schon gesehen, darüber haben wir gerade schon geredet. Und das könnte ihnen gelingen, wir wissen das jetzt, es ist ihnen gelungen, Denn auf dem Land reichen viel weniger Stimmen für einen Sitz als in der sezessionskritischen Metropole. Auch das ist eingetreten. Mehrheit der Sitze, Minderheit der Stimmen. Die einseitige Aufkündigung der Gemeinschaft verstieß aber nicht nur gegen die Verfassung, sie wäre auch höchst undemokratisch. Obendrein haben die Separatisten die Katalanen über die Konsequenzen der Unabhängigkeit belogen. Ein selbstständiges Katalonien wäre viel reicher, behaupten sie, wenn sie keine Gelder mehr im Finanzausgleich abtreten müssten. Die Renten würden steigen, doch das ist längst widerlegt. Es sind katalanische Luftschlösser. Möglicherweise müssten Banken schließen, um Kapitalabflüsse zu verhindern. Warnungen internationaler Institutionen, der neue Staat könne weder Mitglied der EU noch der NATO bleiben und wäre von günstigen Krediten ausgeschlossen, tut Mas als spanische Feindpropaganda ab. Gut, wir wissen nach letzten Umfragen, dass nur eine Minderheit die Loslösung befürworten würde, wenn man dafür die EU-Mitgliedschaft aufgeben müsste. Auch ein Faktor, der nicht in Betracht gezogen wird, wenn die Leute jetzt rumdiskutieren, wie viel Stimmen da und dort. Wem nützt also die Unabhängigkeit, bei der ja weder Grenzen verändert werden sollen, noch die Währung? Ein eigenes Militär will angeblich keiner. Eine eigene Polizei, Fahne und Hymne haben sie alle schon. Profitieren würden einzig Politiker, so Frau Helene Zuber, die sich als Spitzen eines neuen Staates noch wichtiger machen und ihre Gehälter erhöhen könnten. Für ihre Politikerelite, gegen die derzeit wegen Korruption ermittelt wird, sollten die Katalanen weder ihre Ersparnisse noch ihren Exporterfolg aufs Spiel setzen. Aber auch nicht ein Fünftel des spanischen Inlandsprodukts, das Katalonien bisher beiträgt. Aus Hamburg einen Gruß ans Nimmernsland in Barcelona bei Radio Kontrabande FM 91,4. Lang lebe Heidi Kabelpunk. Ja, ein kritischer Kommentar zu diesem ganzen Unabhängigkeitsgeschrei und diesem ganzen Prozess. Ein Roman von Franz Kafka heißt ja auch Der Prozess. Und mir kommt diese ganze Geschichte immer kafkaesker vor. Ja, zum Thema Prozess, das hat aber auch jetzt damit zu tun, als Beispiel, wo es jetzt Prozesse gibt oder vielleicht sogar bald Urteile, ist in zwei Korruptionsfällen, die zwei größten und wichtigsten Korruptionsfälle, die der rechtskonservativen PP, die zu verantworten hat. Und also ist einmal der Fall Gürtel, Korruption in Valencia hauptsächlich, aber mit Polypen, Kraken, Fingern überall, besonders nach Madrid sind die Verbindungen da. Und dann der sogenannte Fall Bárcenas, wo also diese berühmten Umschläge hin und her gegangen sind, und so weiter, mit Bargeld drin. Und sind also jetzt vor Gericht schon jahrelang, aber vielleicht gibt's da jetzt bald Urteile. Wo wird das verhandelt, diese Korruptionsfälle? In der Audiencia Nacional in Madrid, das ist so ein zentrales Gericht, auch ein Berufungsgericht, aber auch direkt zuständig für schwere Straftaten, Terrorismus und so. Und jetzt ist nur die Frage, wer sitzt da drin? Wer wird diese Urteile sprechen bei diesen Korruptionsfällen? Und da sitzen also unter den Richtern zwei Leute drin, die ganz klar die Position von dieser korrupten Partido Popular vertreten, ja. Und nun kann man die aber nicht zwingen, zurückzutreten, obwohl offensichtlich da Interessenskonflikte bestehen. Und jetzt kommt's drauf an, treten die freiwillig zurück oder nicht. Also das ist, einer davon ist ein gewisser Enrique López, der zum Beispiel da mitmacht bei dieser FAES, das ist so eine konservative, ultrakonservative Stiftung im Umfeld von der PP, gegründet übrigens von Aznar damals. Und der war also vor 10 Jahren, war das glaube ich, auch verwickelt in eine jahrelange Auseinandersetzung PP gegen PSOE, diese Partei gegen die Sozialisten, wo es darum ging, um die Erneuerung vom Verfassungsgericht. Ne? Und das war dann durch diesen Streit, wo er die Position der PP vertreten hat, war die ganze Geschichte jahrelang blockiert. Hm? Und der soll da jetzt also einer von denen sein, die da Recht sprechen. Und er war dann auch selber im Verfassungsgericht, aber nur ganz kurz, weil sie ihn dann mal erwischt haben, wo er besoffen bei Rot über die Ampel gefahren ist. Dann ist er zurückgetreten. Und die andere ist eine Frau, die heißt Concepción Espejel. Die wiederum hat gute Beziehungen zur Generalsekretärin oder zur Stellvertretenden von Maria Dolores de Cospedal. Und so sieht's aus. Also das zur Situation der Gewaltenteilung hier in diesem hohen, hehren Konzept der Gewaltenteilung, was auf Mitte des 18. Jahrhundert zurückgeht, ne, wo seither eigentlich jede Demokratie sich da dran messen lassen sollte. Ne. Also solche Sachen führen natürlich auch dazu, dass die Unabhängigkeitsbewegung hier gestärkt wird. Obwohl die natürlich, wie du gesagt hast, bei Jordi Pujol genau ihre eigenen gleichen Bestechungsfälle, die genauso schwerwiegend sind, haben. Böcke zu Gärtnern, eine geteilte Welt. In der Eisenbahn grinst mich der Schaffner an. Sie werden jetzt gezwungen zu lachen. Du zählst zu Haus die falschen Tränen, die ich dir als Souvenir gelassen hab. Uns hat niemand gezwungen, nicht zum Glück und nicht zum Lachen. Wir sind erwachsene Menschen und können machen, was wir machen. Wir bauen Häuser aus Stahl und Beton. Doch leben im Kartenhaus. Ich zerdrück meine Hoffnung wie ein gebrauchtes Tempo. Schmeiß sie weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Und nur wenig bleibt zurück. Ein kleines Kästchen Schmuck. Der gefälschte Cartier-Ring, die Kette da aus Rom. Mittendrin eingeschweißt, ein letztes Kondom. Der Wind pfeift durch die Fenster, der Hinterhof, der singt. Kannst du mir etwas zeigen, was nicht zum Himmel stinkt? Die Gedanken treiben Blüten wie das Unkraut auf dem Feld. Während du noch nachdenkst, teilen andere die Welt. Und nur wenig bleibt zurück. Ein kleines Kästchen Schmuck. Der gefälschte Cartier-Ring, die Kette da aus Rom. Mittendrin eingeschweißt, ein letztes Kondom. Als der Zug die Stadt erreicht, die jetzt meine Heimat wird, ist es draußen schon stockfinster. Wir wissen, dass die, die heute an der Macht sind, sehr gut organisiert sind. Sie haben die Macht schon lange und können sie straffrei ausüben. Und es ist offensichtlich, jetzt, wo sie sehen, dass wir Bürger und Bürgerinnen uns organisieren, dass die Macht es uns nicht leicht machen wird. Sie nennen uns Idealisten, Gutmenschen, nette Aktivisten. Sie nennen uns Systemkritiker, Alternative. Und sie werden versuchen, uns lächerlich zu machen, zum Schweigen zu bringen, zu kriminalisieren. Sie behandeln uns als Eindringlinge. Dabei müsste es in der Demokratie doch eine gute Nachricht sein, dass wir Bürgerinnen und Bürger kundtun, was wir wollen und wie wir das wollen. Das ist Demokratie. Alles andere ist Wortgeklingel. Wir sind keine Eindringlinge. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 3. Oktober 2015. Ich begrüße Sie zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema VW. Der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit ist in deutschen Chefetagen weit verbreitet. Wenn es darum geht, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, scheint jedes Mittel recht. Bei Volkswagen war es die Gier nach Größe, der unbedingte Wille, Toyota als größten Autohersteller der Welt zu überholen. Bei der Deutschen Bank das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 25%, dem alles untergeordnet wurde. Die Deutsche Bank beteiligte sich deshalb an so ziemlich allen Schweinereien der Branche. Sie führten schließlich zur Finanzkrise. Anschließend verordnete sich das Unternehmen einen Kulturwandel, der gründlich misslang. Heute ist die Deutsche Bank nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das gleiche Schicksal droht jetzt Volkswagen, schreibt der Spiegel in einem Kommentar zum Thema Abschied von der Arroganz. Für die gesamte deutsche Wirtschaft ist das ein schwerer Schlag, von dem sie sich nicht so schnell erholen dürfte. Ohnehin hat sie in den vergangenen Jahren von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt viel von ihrem Glanz verloren. Es gibt kaum noch deutsche Großkonzerne, die in der Weltliga ganz oben mitspielen. Die deutsche Lufthansa kann sich nur mit Mühe der neuen Billiglohnkonkurrenz erwehren. Die Energiekonzerne E.ON und RWE kämpfen ums Überleben. Die Nachrichten in 100 Sekunden, übernommen von der Tagesschau. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Feiern zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit. Am Mittag findet in der Alten Oper in Frankfurt am Main der offizielle Festakt statt. Gestern hatte der hessische Ministerpräsident Bouffier bereits das Bürgerfest eröffnet. Hessen hat derzeit den Vorsitz im Bundesrat und richtet deshalb die zentralen Feierlichkeiten aus. Deutschland und Frankreich sehen Fortschritte bei Ukraine-Gipfel. Der russische Präsident Putin hat zugesagt, mit den Separatisten über eine Verschiebung der umstrittenen Wahlen in der Ostukraine zu sprechen. Der ukrainische Präsident Poroschenko kündigte an, heute mit dem Teilabzug von Waffen aus dem Kampfgebiet zu beginnen. US-Präsident kritisiert russische Luftangriffe in Syrien. Dass Moskau dabei nicht zwischen der Terrormiliz IS und gemäßigten Aufständischen unterscheide, könne zu einer Katastrophe führen, so Obama. Der Islamische Staat werde dadurch gestärkt. Die USA fordern eine Beschränkung der Angriffe auf den IS und einen Machtwechsel in Syrien. Helfer bei Luftangriff in Afghanistan getötet. Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wurde eine Klinik in Kunduz schwer beschädigt. Mindestens 3 Mitarbeiter seien bei dem Bombardement ums Leben gekommen. Die US-Armee räumte ein, in der Nacht Ziele in Kunduz angegriffen zu haben. FIFA-Präsident Blatter weist Rücktrittsforderungen zurück. Ein Anwalt erklärte, der 79-Jährige wolle bis zur Neuwahl eines Nachfolgers im Amt bleiben. Wichtige Sponsoren des Weltfußballverbandes hatten Blatter wegen der Affäre um Schmiergeldzahlungen zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Im Februar soll ein Nachfolger gewählt werden. Das Wetter: im Norden und Nordosten nach Auflösung von Nebelfeldern zunächst viel Sonne, später eine Mischung aus Sonne und Wolken, meist trocken, 15 bis 23 Grad. Ja, das waren die Nachrichten in 100 Sekunden von der Tagesschau der ARD. Bleiben wir beim Thema VW. Skandale. Mit gefälschten Abgaswerten hat also der Autokonzern Volkswagen auf einen Schlag zerstört. Auf einen Schlag hat er zerstört, was er über Jahre aufgebaut hatte. Den guten Ruf, Milliardenwerte, das Vertrauen der Kunden. Der neue VW-Chef steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Hatte die VW-Aktie bzw. die Gesamtheit des Konzerns am 17. September noch einen Börsenwert von 80 Milliarden Euro, kam es nach dem schwarzen September am 24. September zu einem unglaublichen Kurssturz an den Börsen. VW büßte fast die Hälfte ihres Konzernwertes ein. Der Börsenwert am 24. September betrug 55 Milliarden Euro. Ein Typ, der Steve Berman heißt, lacht sich natürlich jetzt ins Fäustchen. Das ist ein gewiefter Anwalt. Steve Berman zählt zu den einflussreichsten Juristen in Amerika. Er hat bereits Toyota, Enron, Exxon, Visa und Mastercard erfolgreich verklagt. Bislang vertritt er 47 Kunden von VW, die sich betrogen fühlen. Das amerikanische Recht sieht vor, dass sich später weitere Kunden der Klage anschließen können. Theoretisch alle. Bermann geschrieben, erwartet ein leichtes Spiel, da Volkswagen seine Schuld eingeräumt habe. Ich habe keinen Zweifel, dass ich diesen Fall gewinnen werde. Die Frage ist nicht, ob Volkswagen verantwortlich ist, sondern wie viel sie zahlen müssen. Er rechnet mit einem schnellen Prozess. Das schaffen wir in 2 Jahren. Es sind nun Leute wie Berman, die über die Zukunft des einst stolzen Volkswagen-Konzerns mitentscheiden. Das hat VW nicht besser verdient. Was für eine Affäre, sagt der Spiegel hierzu und schlägt die Hände, als Metapher natürlich, über den Kopf zusammen. Ein Konzern begeht gleichsam Selbstmord. Das sieht man schon im Titelbild. Ein Konzern begeht Selbstmord. Man sieht die Totenträger, die haben einen neuen VW-Käfer. Der ist mit einem Trauerkranz geschmückt. Mit einer Deutschland-Banderole, dann sind da die Männer, die Sargträger mit Zylinder und Frack. Mit gesenktem Haupt tragen sie das schöne VW-Auto zu Grabe. Der Chef wird aus dem Amt getrieben, dazu 3 weitere Vorstände. Die Traditionsmarke Volkswagen schwer beschädigt, das Gütesiegel Made in Germany zerzaust. Die Bundesregierung mit in der Verantwortung, alle anderen Autohersteller unter Verdacht. Ein solcher Skandal schien unvorstellbar. Volkswagen stattet seit Jahren Dieselfahrzeuge mit einer betrügerischen Software aus, die Abgase auf dem Prüfstand sauber wirken lässt, aber im Straßenverkehr auf den Modus Dreckschleuder umschaltet. Nur so erreichen die Autos die Grenzwerte, mit denen sie eine Zulassung bekommen. Dieser Abgrund an Konsumentenbetrug zieht nicht nur VW in ein tiefes Loch. Er schadet, wie der Spiegel dazu sagt, dem deutschen Ansehen in der Welt. Denn das Herzstück der deutschen Wirtschaft ist die technische Leistung. Ihr Held ist der Ingenieur und der hat den Ruf, bodenständig, ehrlich und seriös zu sein. Anders als diese dubiosen Finanzleute, die vor allem in den USA und in Großbritannien die Ökonomie beherrschen, diese Heuschrecken, die beinahe die ganze Welt in den Ruin getrieben hätten. Das ist der Ruf, den angelsächsische Wirtschaften in Deutschland hat. Ja, nun sieht man also, auch die Deutschen sind Betrüger und entlarvt. Nicht die Deutschen, sondern dieser deutsche Konzern. Der Spiegel hat hierzu eine Risikoliste aufgestellt, die verlese ich mal gerade. Risiken über Risiken, was dem Konzern jetzt droht. Da gibt es Strafzahlungen, allein die US-Umweltbehörde EPA beziffert die mögliche Höhe von Strafzahlungen auf bis zu 18 Milliarden Dollar. Schadensersatz. Neben Schadensersatzforderungen der Autokäufer könnten auch Klagen wegen der entstandenen Gesundheitsrisiken auf den Konzern zukommen. Dann die Rückrufaktion. Möglicherweise muss der Konzern in einer riesigen Rückrufaktion aufwendige Veränderungen an den betroffenen Fahrzeugen vornehmen. Und die Prozesskosten. Volkswagen sucht juristischen Beistand, unter anderem bei der Anwaltskanzlei, die BP bei der Deepwater Horizon Ölkatastrophe am Golf von Mexiko engagiert hatte. Die Kosten dafür könnten über Jahre hinweg das Konzernergebnis belasten. Und schließlich auch ein Umsatzeinbruch. Der Imageverlust könnte sich spürbar auf den Autoabsatz auswirken. Ja, dumm gelaufen, kann man da nur sagen. Eine Meinungsumfrage. Wie sieht's eigentlich aus? Welche Politiker sind in Deutschland beliebt, welche nicht? Da gibt es im Spiegel in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht das Politikerprofil vom TNS-Forschungsinstitut. Die nennt dann immer die Namen von Politikern nach ihrer Beliebtheit. Das ist der Anteil der Befragten, die Angaben, dass der genannte Politiker künftig eine wichtige Rolle spielen solle. Ihr beherztes Eintreten für Flüchtlinge hat der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel offenkundig nicht nur Sympathie eingebracht. Sie ist nämlich abgesagt. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, Chef der Schwesterpartei CSU, hat sich ganz anders positioniert und gewinnt hinzu. Erstmals in dieser Legislaturperiode steht mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier, ein Sozialdemokrat, an der Spitze der Politikertreppe. Werfen wir einen Blick auf diese Ranglistentreppe. Da ist also Steinmeier mit 67%. Schäuble dann in seinem Rollstuhl mit 65, dann kommt gleich Gauck mit 64. Ja, Pastor Gauck, der hat 64% Stimmen, ist aber ein bisschen abgesackt, und zwar auf -4. Den größten Rutsch hat Angie gemacht, die ist von der Spitze um -5 Punkte auf den 4. Platz mit 63 Nennungen abgerutscht. Sigmar Gabriel, der ist aufgestiegen, der hat 7 Pluspunkte bekommen, von 49 auf 56 Punkte. Und dann geht es weiter bis runter in den Keller, wo man die Linke normalerweise ansiedelt. Sarah Wagenknecht mit 27 Nennungen, die hat 5 Punkte verloren. Ja, Werner, du möchtest dazu was sagen? Nicht unbedingt. Ist der Thomas de Maizière auch auf der Liste? Thomas de Maizière. Unser geliebter Innenminister? Ja, der ist auch auf der Liste. Der ist bei 45%. Der ist an 8. Stelle. Um Gottes Willen, ja. An 8. Stelle. Also auf einer Rangliste von ungefähr 15 Politikern. Weil der hat ja am Anfang die Flüchtlingspolitik von der Merkel mehr oder weniger unterstützt, ne? Aber offenbar ist er jetzt zum Hardliner geworden dagegen. Ne? Eines der Beispiele dafür, dass die innerparteiliche Opposition gegen Merkel am Wachsen ist. Ne? Und da habe ich gestern in der Taz einen schönen Artikel gefunden von Bernd Pickert. Und es fängt so an, was Thomas de Maizière am Donnerstag zum Thema Dankbarkeit und Benehmen geflüchteter Menschen von sich gegeben hat, ist widerlich, niederträchtig, verlogen, arrogant, menschenfeindlich, ressentimentgeladen und so dumm, dass man sich damit eigentlich nicht weiter beschäftigen möchte. Ne? Also er ist ja Innenminister und dann ist eine seiner Aufgaben so, als oberster Polizist der Nation sozusagen, müsste er doch eigentlich wissen, dass jeden Tag in Deutschland Flüchtlinge angegriffen werden. Ne? Und es müsste eigentlich seine Aufgabe sein, diese Leute zu schützen. Und dann schreibt er weiter, dieser Bernd Pickert, und also diese Flüchtlinge werden nicht etwa angegriffen, weil sie durch ihr Verhalten provozieren, sondern weil die Angreifer genau den Mist im Kopf haben, dem de Maizière am Donnerstag das Wort redet. Ne? Also der sagt dann zum Beispiel, jetzt gibt es schon viele Flüchtlinge, die glauben, sie können sich selbst irgendwohin zuweisen. Die nehmen dann einfach ein Taxi. Die kümmern sich also um ihr eigenes Schicksal. Ja? Und das kritisiert er dann und schreibt er weiter, der Bernd Pickert. Und wie kommen diese Leute überhaupt dazu? Nicht dankbar, die Massenunterkunft für 1000 Geflüchtete ohne Privatsphäre mit 30 Duschen und schlechtem Essen zu akzeptieren. Die machen, wollen sich einfach selbstständig machen, was Besseres machen. Ne? Ja, das ist unser Innenminister. Gut, aber als Innenminister kann er auch keine andere Rolle spielen. Wenn er sagen würde, kommt, macht, was ihr wollt, rennt rum, nehmt Taxis, mietet euch irgendwo ein, lasst euch nicht registrieren, arbeitet schwarz und macht, was ihr wollt, dann wäre der Mann natürlich schnell weg vom Fenster, das ist klar. Das kann ein Anarcho-Punki sagen, aber ein Innenminister natürlich nicht. Gerecht ist das alles nicht. Der Strom, der übers Mittelmeer eingesetzt hat, hat für Merkel folgenreiche Folgen, das sagt der Spiegel. Wahr ist nämlich, nachdem Deutschland seine Grenzen geöffnet hatte, hielten es Regierungen im Südosten Europas für gerechtfertigt, die Menschen einfach Richtung Norden durchzuwinken. Von einem Flüchtlingskorridor ist in der Berliner Regierung nun die Rede, der inzwischen von der Türkei bis zur österreichischen Gemeinde Nickelsdorf reicht. Deutschland, sagt ein Kabinettsmitglied, hat praktisch keine Außengrenze mehr. Merkel ist in der Defensive, sagt der Spiegel hierzu. Eigentlich wollte sie die EU dazu drängen, die Tore den Opfern des syrischen Bürgerkriegs zu öffnen. Doch damit ist sie gescheitert. Nach wochenlangem Streit fassten die EU-Regierungschefs nun Beschlüsse, die sich lesen wie ein Gegenprogramm zu Merkels Wir-helfen-Rhetorik. Mehr Geld für Grenzsicherung und Versorgung in den Lagern, kaum Fortschritte bei der Verteilung zusätzlicher Flüchtlinge. Kalte Schulter statt großes Herz. Der Eindruck, dass Merkel ihren Kurs nicht durchhalten kann, trübt inzwischen auch die Stimmung der Deutschen. Noch vor wenigen Wochen standen die meisten Bundesbürger klar hinter ihrem Diktum, dass Deutschland in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen müsse. Doch seitdem die Sorge wächst, dass aus der einmaligen Hilfsaktion ein nicht enden wollender Strom werden könnte, sinken die Sympathiewerte der Kanzlerin, wie wir gerade auch gesagt haben. Wir haben es ja geschildert, die ist abgesagt um 5 Punkte. Merkels trotziges Wir schaffen das kommt bei vielen im Volk nicht mehr als Aufbruchssignal an, sondern als Notruf. Das meint zumindest der Spiegel zu dieser Situation. So ist es auch in Teilen der Regierung. Mit Sorgen registrieren die Beamten im Bundesinnenministerium, BMI, dass die Flüchtlingszahlen in den vergangenen Tagen kaum abgenommen haben. Im Gegenteil, am Montag meldeten die Länder gut 8.500 Neuankömmlinge, am Dienstag waren es 6.700, am Mittwoch 7.800 und kein Ende ist in Sicht. Hunderttausende seien in Europa noch unterwegs, heißt es in einem Protokoll des BMI über eine Innenminister-Telefonkonferenz von Anfang September. 42.000 Flüchtlinge warteten nach Schätzungen des UNO-Flüchtlingshilfswerks an der südungarischen Grenze. Weitere 64.000 seien gerade in Mazedonien angekommen. Aufgehalten wird der große Treck nach Norden auch von Zäunen nicht mehr. Österreich habe nach der Grenzöffnung zudem viel mehr Menschen durchgelassen als die vereinbarten 7.000 Notfälle, wurde in der Schaltkonferenz der Innenminister berichtet. Die vielen bunten Selfies mit Merkel und lächelnden Flüchtlingen, die massenhaft über Facebook oder Twitter verbreitet werden, haben eine fatale Nebenwirkung, sagt der Spiegel. Sie werden offenbar als Aufforderung verstanden, sich ebenfalls nach Deutschland aufzumachen. In Afghanistan verlassen nach Schätzungen des UNO-Flüchtlingshilfswerks jeden Tag zwischen 2.000 und 4.000 Bewohner das Land. Und bald könnten es noch viel mehr werden. Die afghanische Regierung habe möglicherweise zuletzt 1 Million Pässe ausgefertigt, die eine illegale Migration über den Iran in Richtung Türkei und die Balkanroute nach Deutschland ermöglichen, heißt es in einem BM-Papier unter Berufung auf einen Verbindungsbeamten der Bundespolizei in Kabul. Meine Damen und Herren, natürlich, solche Zahlen, es kommen 1 Million Afghanen, es kommen 2 Millionen Syrer, es kommen wahrscheinlich dann auch noch aus Libyen noch ein paar Millionen. Ein Land kann natürlich mit 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen Flüchtlingen natürlich erstmal nicht fertig werden, das ist klar. Die wollen dann auch das Recht haben, da zu wohnen, wo sie wollen, sich nicht registrieren zu lassen. Die Leute haben wirklich, könnte man sagen, Panik vor diesen Flüchtlingsmassen, die kommen. Ja, aber also bei den Reaktionen jetzt darauf, auf diese Flüchtlingsbewegung, ne, das, im Moment reden wir ja nur über Europa, die gibt es aber simultan auf der ganzen Welt, denken wir nur von die Immigration von Lateinamerika in die USA. Ne? Und was man auch der Wahrheit, Ehre zu tun, der Wahrheit zuliebe, doch sagen, dass in Deutschland da im Moment wenigstens immer noch relativ gut dasteht bei seiner Politik, mal sehen, wie lang es dauert, im Vergleich etwa zu Ungarn oder Tschechien oder Rumänien oder Slowakei. Und aber trotzdem ist doch erstaunlich, ne? Also dass niemand mehr im Kopf hat, dass das eigentlich der normale Zustand ist auf der Welt, ne? Migration, ne? Die polnische Wirtschaftsflüchtlinge, ne? Im 19. Jahrhundert ins Ruhrgebiet, ne? Das sieht man immer noch bei den Nachnamen, bei den Familiennamen von bekannten Fußballspielern zum Beispiel, ne? Oder europäische Auswanderung generell nach Amerika, nach Australien oder Deutschland selber, ne, aus dem deutschen Osten. 12 Millionen Flüchtlinge, ne, wurden integriert, ne, in einem Deutschland, das eben damals total ausgebombt und verarmt war. Ne. Oder weil wir vorher darüber geredet haben, über die Reaktionen innerhalb von der CDU. Und da gibt es einen von der CSU, ein gewisser Manfred Weber, der sagt dann glatt, es wird mehr Zäune geben müssen. Also die Formulierung finde ich auch toll. Ne? Ich will oder wir werden, sondern es wird mehr Zäune geben müssen. Oder der Messier, der Innenminister da, der Messier selber, kommt ja aus einer Familie, die damals als Hugenotten geflüchtet sind von Frankreich. Ja? Und der spielt sich da jetzt so auf. Die Zahl alleine ist natürlich erdrückend und die erschreckt die Leute, dass Deutschland vielleicht so viele aufnehmen könnte und kann, ist natürlich auch möglich. Nur es muss ein politischer Konsens da sein, sonst geht die Sache in die Hose. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Ja, ob wir vertrauensvoll in die Zukunft schauen können, das ist sowieso immer ungewiss. Amidst the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night you feel in all your sorrow a perfume as of a sweet. 25 Jahre, Tag der deutschen Einheit, der wurde gestern in Brüssel gefeiert. Jawohl, da hatte nämlich die Bundesregierung ein Event vorbereitet. Am Donnerstag, 2 Tage vor dem eigentlichen Festtag, ließ sie die Zurückhaltung sausen und feierte im Parc du Cinquantenaire, dem Jubelpark, angelegt zum 50. Jahrestag der Gründung Belgiens. Der Triumphbogen, 50 Meter hoch und mit Quadriga, soll als Abspielfläche für eine Videoproduktion zur deutschen Geschichte dienen. Bis Mitternacht legten DJs auf aus Berlin, Amsterdam, Athen und London. Dazu gab es eine Lichtshow des Berliner Künstlers Matthias Zeckert. Cool Germany im Europaviertel, wo sonst nach 20 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden. Etwas Kurioses zum Thema Münchner Oktoberfest, das findet ja auch gerade statt. Da gibt es im Spiegel die Nachricht Pinkelparty. 878 Meter lang ist die Stehfläche an den Pissoirs auf dem Münchner Oktoberfest. Dazu kommen 964 Damen- und Herrentoiletten. Kein Wunder, Bier treibt schließlich. Im vergangenen Jahr wurden auf dem Oktoberfest davon 6,5 Millionen Liter ausgeschenkt. Schauen wir in die Presse im Internet am heutigen Samstag, dem 3. Da kommt die Taz erst einmal mit einem Artikel Migrationsforscherin über Einwanderung. Das ist alles sehr volatil. Beim Thema Einwanderung ist die deutsche Gesellschaft tief gespalten. Das sagt die Forscherin Naika Furutan. Doch sie meint auch, dass helle Deutschland überwiege. Dann gibt es den Ukraine-Gipfel in Paris. Da haben sich die Mächtigen versammelt, um zu sehen, wie es weitergeht. Wladimir Putin kam also pünktlich, bemerkenswert für Beobachter des russischen Präsidenten, der den großen Bahnhof in Paris bekam. Dort hatte man sich am Freitag für die Ukraine-Konferenz im Normandie-Format Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich getroffen. Putins Pünktlichkeit kam nicht von ungefähr. Für die Reise nach Paris waren ausnahmsweise zahlreiche Journalistinnen und Kamerateams aus Moskau angereist, um mit gebührendem Gewicht für das heimische Publikum über den diplomatischen Auftritt zu berichten. Putin ist klar, dass sich derzeit in der Weltpolitik so einiges um ihn dreht, beziehungsweise ohne ihn einiges gar nicht mehr geht, besonders im Syrien-Konflikt. Auch dieses Treffen zur Fortsetzung und Umsetzung der Vereinbarung von Minsk stand, wie alle Beobachter begriffen, zunächst im Zeichen des Syrien-Konflikts. Bevor nämlich die Gespräche über die Ukraine am späten Nachmittag beginnen konnten, empfing der französische Staatspräsident François Hollande seinen russischen Amtskollegen zu einem 75 Minuten langen Tête-à-Tête, einziges Thema der Krieg in Syrien. Mit den russischen Luftangriffen gegen Stellungen von Rebellen zur Unterstützung des Regimes von Bashar al-Assad hat Putin auch die Ausgangslage für die westliche Koalition verändert, die ebenfalls aus der Luft einen Krieg gegen den islamischen Staat IS führt. Frankreich drängt Russland, seine Angriffe gegen IS und effektiv ausschließlich gegen den IS zu richten, formuliert das Frankreichs Außenminister Laurent Fabius. Außerdem schließt man in Paris eine Übergangslösung unter Einbeziehung des jetzigen Machthabers in Damaskus oder eine Teilung Syriens mit einem von Assads Alawiten kontrollierten Gebiet aus. Ja, keine Lösung im Syrien-Konflikt ohne Putin. Immerhin haben sie sich jetzt an den Tisch gesetzt und sprechen über das Thema. Schuld hat der Präsident. Niemandsland, Kontrabanda 91,4 FM. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt, ein unabhängiges freies Radio hier in der katalanischen gräflichen Hauptstadt Barcelona. Im letzten Teil unseres heutigen Niemandslandes soll von Büchern und Filmen die Rede sein. Die Frankfurter Buchmesse ist ja auch wieder im Anmarsch. Immer im Herbst, die größte Buchmesse der Welt in Frankfurt. Da empfehlen wir erstmal einen Film. Landraub, ganz einfach, Landraub. Es ist eher eine Dokumentation über die Opfer eines neuen Kolonialismus. Sie haben mir mein ganzes Reisfeld genommen, ich habe nichts mehr. Bewegende Worte aus dem Mund einer betagten und zahnlosen Kambodschanerin. In dieser Dokumentation des Österreichers Kurt Langbein geht es um das sogenannte Landgrabbing. Gemeint ist die Praxis der Landaneignung in Asien, Afrika oder Europa durch große internationale Konzerne, die dann vor allem für reiche westliche Länder produzieren. Allein in Kambodscha sollen schon rund 500.000 Menschen von ihrem Land vertrieben worden oder, zumeist von Konflikten verursacht, durch versuchte Landnahme betroffen sein. Der deutsche Agrarwissenschaftler und Biobauer Felix zu Löwenstein, der im Film Landraub immer wieder zu Wort kommt, erklärt mit Blick auf die Situation in Äthiopien: Im ersten Durchgang des Kolonialismus sind wir mit Armeen im Gepäck gekommen und haben den Leuten ihr Land weggenommen. Jetzt nehmen wir es ihnen wieder weg. Der Film zeigt, wie das in dem immer noch von Hunger geplagten ostafrikanischen Land produzierte Gemüse in Edelhotels in Dubai landet. Regisseur Langbein blickt auch nach Sierra Leone, wo das Schweizer Unternehmen Adax Zuckerrohr für die Hexanolgewinnung anbaut. Von den negativen Seiten des Engagements, etwa der Pestizidbelastung, berichtet ein Dorfvorsteher. Landraub versteht sich als Plädoyer für kleinbäuerliche Strukturen. Ob man mit diesen allein globale Ernährungssicherung für 7 Milliarden Erdbewohner pro Minute kommen, ca. 155 dazu, wohl gewährleisten können, bleibt unbeantwortet. Ja, Landgrabbing, Landraub, es geht immer weiter, kein Ende in Sicht. Jetzt ein Film, der alle interessieren dürfte, die an deutscher Geschichte interessiert sind. Es geht um einen deutschen Helden. Im vergangenen Jahr zeigte der Spielfilm Im Labyrinth des Schweigens, den hatten wir hier im Niemandsland auch vorgestellt. Werner, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Im Labyrinth des Schweigens ist die Geschichte von Fritz Bauer. Es ging also darum, wie mutige Staatsanwälte in den späten 50er und frühen 60er Jahren die Frankfurter Auschwitz-Prozesse vorbereiteten und damit die bleierne Idylle der Wirtschaftswunderzeit empfindlich störten. Im Labyrinth des Schweigens geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Jetzt kommt ein weiterer, so sagt der Spiegel dazu, noch besserer Spielfilm, wir haben ihn noch nicht gesehen, aber der wird hier schon gelobt, zum selben Thema in die Kinos. In Der Staat gegen Fritz Bauer setzt der Regisseur Lars Kraume dem hessischen Generalstaatsanwalt Bauer, der lebte von 1903 bis 1968, ein verdientes Denkmal. Bauer, Jude, Sozialdemokrat, homosexuell, war der Chefermittler, der die Deutschen schonungslos mit den NS-Verbrechen konfrontieren wollte. Doch alte Nazis bei Polizei und Justiz sabotierten die Aufklärung. Meine eigene Behörde ist Feindesland, sagt Bauer, verkörpert übrigens von Burkhard Klausner in dem Film. Regisseur Kraume konzentriert sich ganz auf die Jagd nach Adolf Eichmann, einem der Hauptverantwortlichen für die Deportation der Juden. Eichmann versteckt sich in Argentinien. Weil der Staatsanwalt Verräter in den eigenen Reihen fürchtet, arbeitet er heimlich mit dem israelischen Geheimdienst Mossad zusammen. Hauptdarsteller Klausner spielt Bauer als sturen, einsamen Moralisten. Ein deutscher Held, der gegen das Vergessen kämpft und später selbst fast in Vergessen geriet. Bye. ich war schuld daran, dass die von mir konzipierte Eliminierung unseres Feindes nicht gänzlich durchgeführt werden konnte. Darin liegt meine Schuld. Ich mache die Suche nach Burmann und Mengele. Da gibt's nichts Neues. Die Suche nach Eichmann. Ich habe leider auch nichts Neues zu berichten, Dr. Bauer. Er kann nichts machen, er ist vollkommen isoliert. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ein Mann glaubt, Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Obersturmbannführer der SS. Das ist die zentrale Figur. Und was willst du jetzt tun? Ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Eichmann würde in einem solchen Prozess unzählige Namen im Zusammenhang mit der Endlösung nennen. Bauer hat eine neue Fährte und ich weiß nicht, wen er im Visier hat. Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht. Ich habe den Mossad kontaktiert. Die Spur ist eine tote Spur. Eine tote Spur? Das kann nicht sein. Wir beginnen Landesverrat. Verdammt nochmal, Angermann. Wollen Sie Gerechtigkeit? Glauben Sie wirklich, der BND wüsste nicht, wo sich diese Leute verstecken? Und das CIA? Er ist besessen. Meine eigene Behörde ist Feindesland. Sagen Sie es mir ehrlich, bin ich ein Feind unseres Landes? Ricardo Clement ist Adolf Eichmann. Wer ist die zweite Quelle, Dr. Bauer? Man sagt, dass Sie im Exil Probleme mit der dänischen Sittenpolizei haben. Was wollen Sie? Mit Ihnen über Bauer reden. Geben Sie nicht auf, Fritz. Bitte. Hier geht es um mehr. Allerdings. Interessieren Sie sich für die Jagd? Ja, aber nicht auf Tiere. Ja, Dr. Fritz Bauer als Held. Und wie sieht's heute aus? Helden gibt's hier noch? Wir haben ja vor einigen Jahren, ist es jetzt schon her, immer gesungen, No More Heroes Anymore. Ne? Aber so ein paar mehr Helden wäre manchmal schon ganz gut. Ne? Und also da fällt mir gerade ein kleiner Held ein, der ist Geschäftsführer bei einer Firma in Neukölln. Und das ist eine Zaun- und Drahtfabrik, die heißt Mutanox. Sein Name Talat Deger, der Geschäftsführer. Und der hat vor kurzem gesagt, ich kann doch nicht einen Flüchtling, der nichts weiter hat als das, was er trägt, mit einem Kind auf dem Arm durch NATO-Draht laufen lassen. Also der hat sich einfach geweigert, einen Auftrag anzunehmen von der ungarischen Regierung, wo es um eine 500.000 Euro ging. Hätte er ein Riesengeschäft machen können und hat es aber abgelehnt aus seiner eigenen moralischen, ethischen Überzeugung. Also das ist so ein kleiner Held und der kommt überraschenderweise auch noch aus dem Unternehmerlager, ne, wo wir eigentlich Helden uns erhoffen, ist eher aus dem anderen Lager, von unten, aus der Arbeiterklasse. Ne. Und da gibt es einen, der ist inzwischen leider schon sehr alt und auf Rente, wenn er überhaupt noch lebt, das weiß ich gar nicht. Und dann gibt es einen sehr guten Film über diesen Menschen. Der wird am Sonntag, diesen Sonntag um 19 Uhr wieder gespielt in Bank Expropriat, also in der enteigneten Bank in diesem Stadtteilzentrum in Gracia in der Travesera 181. Und der Titel ist Lucio. Nur dieser Name. Der Film ist aus dem Jahr 2007 von einem baskischen Regisseur. Und der geht also über Lucio, der von vielen Leuten genannt wird, der Robin Hood aus Navarra. Und also dieser Mensch, der hat sein ganzes Leben lang, sagen wir, dem Anarchismus gewidmet, war überzeugter Anarchist, ne? Und also eine äußerst interessante Figur. Ne? Zum Beispiel war übrigens ein einfacher Bauarbeiter oder der selbstständig Bauarbeiten gemacht hat. Das war seine Arbeit. Und seine ganzen Aktivitäten hat er in seiner Freizeit gemacht. Ja? Unter anderem gehört dazu, dass er die, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das schon her ist, dass er die Citibank um 3 Milliarden Peseten erleichtert hat. Also es wären heute so ungefähr 20 Millionen Euro, indem er Reisechecks gefälscht hat. Ja. Und dann, also weiß nicht mehr, 60er, 70er Jahre vielleicht oder so. Unter anderem hat er sich mit Che Guevara auch getroffen und hat ihm vorgeschlagen, den US-Imperialismus zu stürzen, indem man falsche, massenhaft, überall auf der ganzen Welt massenhaft falsche Dollarnoten in Umlauf bringt. Aber Che Guevara ist da nicht drauf eingegangen. Und dann hat er Kontakt gehabt mit Eldridge Cleaver, mit dem Führer der Schwarzen Pantherpartei damals in den USA. Und das Beeindruckende in dem Film ist halt, der wird dann auch eben interviewt und wie dieser Mensch also ganz ruhig, normal einfach spricht, ne, und also sehr beeindruckend, ja. Also ich sage nochmal, am Sonntagabend um 17 Uhr in Bank Expropiat in der Travesera de Gracia 181. Sehr empfehlenswert und natürlich wie immer gratis, der Film. Wird jetzt doch ein bisschen wärmer. Es geht auf die 12 Uhr zu. Hier im Niemandsland noch gefühlte gute 10 Minuten. Dann gehen wir raus aus dem Programm. Bleiben wir beim Thema Kino. Ich möchte das Mittwochskino kurz ankündigen vom Goethe-Institut. Mittwochskino, da gibt es ein Especial 60 años, Spezial 60 Jahre. Vom 7. Oktober 2015 bis zum 20. Januar 2016 wird da Kino gezeigt. Und zwar aus den 50er Jahren Die Ehe der Maria Braun, El Matrimonio de Maria Braun von Fassbinder. Diesen Film gibt es am 7. Oktober, Mittwoch, zu sehen. Eine Woche später, am 14. Oktober, dann jeweils um 20 Uhr, Berlin, Ecke Schönhauser Allee. Das ist ein Film von Gerhard Klein aus der DDR. Der Film ist von 1957. Übrigens, die Ehe der Maria Braun ist nicht aus den 50er Jahren, sondern von 1978, BRD. Abschied von gestern, Alexander Kluge, BRD 1966, Mittwoch, 21. Oktober, dann Spur der Steine von Frank Beyer. Am 28. Oktober Die bleierne Zeit von Margarita von Trotter. Am 4. November Solo Sunny von Konrad Wolf. Am Mittwoch, dem 11. Der Himmel über Berlin von Wim Wenders. Mittwoch, 18. November Barbara, 2. Dezember, 20 Uhr. Christian Petzold. Toller Film übrigens, den habe ich vor kurzem gesehen. Berlin is in Germany. Hannes Stöhr. Mittwoch, 9. Dezember, ein Film über einen Mann aus dem Gefängnis, der die ganze Wiedervereinigung verpasst hat und kommt Jahre später in ein anderes Land zurück. In der DDR verhaftet, im Westen ausgespuckt. Der Film Nachtgestalten von Andreas Dresen, der kommt am 16. Dezember und am Mittwoch, dem 13. Januar, der Film Lichter von Hans-Christian Schmidt und dann Gegen die Wand von Fatih Akin am 20. Januar. Im Mittwochskino im Goethe-Institut um 20 Uhr jeweils. Ja, noch eine Ankündigung für nächsten Montag. Jetzt ist es genau 2 Jahre her, dass Juan Andrés hier im Stadtteil Raval von der Polizei totgeschlagen wurde, also auf der Straße. Der war abends unterwegs. Er hat, glaube ich, seinen Hund gesucht und hat einen Nachbarn beschuldigt, er hätte den Hund entführt oder sowas. Und dann wurde die Polizei gerufen und dann haben sie ihn 6 oder 7 Polizisten totgeschlagen. Und also großer Skandal damals. Und an diese Geschichte soll jetzt erinnert werden mit einer Demonstration. Am Montagabend ist es um 19.30 Uhr. Beginnt da oben an Ramblas, da wo die Straße Bon Succes links abgeht, wenn man Ramblas hochläuft, fast am Plaza Catalunya links ab, die Straße Bon Succes. Am Plaza Bon Succes, 19.30 Uhr, und es geht dann dorthin bis zu dem Ort, wo er dann gestorben ist. Ich verabschiede mich gleich, und zu dem, was wir vorher gehört haben, Geschichte wird gemacht, es geht voran, geht's voran. Es gibt ja immer noch so kleine Hoffnungsschimmer, ne? Und vielleicht geht's doch so voran, dass irgendwann mal alle Menschen sich dran erinnern, dass wir alle Migranten sind. Wenn man sich's richtig überlegt, kommt ja die ganze Menschheit eigentlich aus Afrika. Ne? Gut, und wo geht's auch noch voran? Im Religionsunterricht werden wieder mehr Leute eingeschrieben von ihren Eltern, weil diese Maßnahme von dem rechtsradikalen Innenminister vom Opus Dei hat jetzt auch dazu geführt, dass Religion wieder ein Fach ist, das bewertet wird bei den Noten. Die Leute, die sich jetzt wieder für Religion einschreiben, ist um 150% gestiegen. Trotz allem oder gerade wegen dem Fakt, the system. The only good system is a good sound system. Unter neuem Namen. Rock mit deutschen Texten. Wie Team 4 zu Thomas Naczynski und seine Gruppe wurde. Die erste Rockgruppe überhaupt, die Deutsch sang, hieß Team 4. Eine von etwa 300 Gitarrenbands, wie Beat-Kombos in der DDR der 60er Jahre genannt wurden. Sie entstand im September 1964 und geriet dann im Jahr darauf mitten hinein in eine Phase extremer kulturpolitischer Stürme und Auseinandersetzungen. Die überstand Team 4 im Gegensatz zu vielen anderen Bands zwar, aber nicht ihr englischer Name, der suspekt geworden war, wie Beatmusik insgesamt. Aus Team 4 wurde 1967 Thomas Naczynski und seine Gruppe. Das gefiel den betroffenen Musikern zwar nicht, doch machten sie, im Konflikt stehend zwischen Widerständigkeit und Anpassung, letztendlich weiter Musik. Heute ist die Gruppe um den Komponisten Thomas Naczynski, Akustikgitarre, und den Texter und Rhythmusgitarristen Hartmut König, der es später zum stellvertretenden Kulturminister der DDR bringen sollte, weitgehend vergessen und spielt in der offiziellen Rockgeschichtsschreibung kaum eine Rolle. Das ändert indes wenig daran, dass sie für den späteren Ostrock eine Art Vorreiterfunktion einnahm und sozusagen ein Experimentierfeld für die DDR-Rocker der Zukunft bestellte. Der Rhythmus zählte, manche Texte hatten durchaus Qualität. Und dass sie auf Deutsch gesungen wurden, entwickelte sich im Osten zur Selbstverständlichkeit. Eben diese, so Autor und Kulturmanager Jörg Meerwald, werde auf Dauer bleiben. Die Ostmugge war, musikhistorisch, die konsequentere Hinwendung zur deutschen Sprache, bedingt durch das System, auch mit einem überraschend hohen metaphorischen Niveau. Das wurde auch im Westen bemerkt. Wolfgang Michels zum Beispiel, Singer-Songwriter, Percewoods Onogramm, Full Moon California Sunset, meint, die Texte seien teilweise auch sehr früh schon großartig. Im Rock-, Folk- und Blues-Bereich war das etwas Besonderes, das bis heute Spuren hinterlassen hat. Die intensive Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache beeinflusst auch aktuell die Musik jüngerer Generationen. Man merkt es sofort, wenn man sich die deutschen Bands und Künstler von heute aus dem Osten anhört. Martin Just, ehemals Keyboarder bei Team 4, stieß im Sommer 1965 zur Gruppe. Er war zu der Zeit in der Ostberliner Beat-Szene kein Unbekannter. Wir konnten Rias und SFB hören. Der Sound hat mich begeistert. 1962 hatte ich mit Henry Hübschen eine Schülerband gegründet. Wir nannten uns Shamrocks und später Globetrotters. Dann rief Thomas Naczynski an und fragte, ob er bei ihm einsteigen wollte. Natürlich wollte ich. Und so konnte ich mich auch mit anspruchsvollen deutschen Texten beschäftigen. Es machte Spaß, nicht nur über Liebe, Triebe, Tralala zu singen. Hör nur mal, Student in einer fremden Stadt oder unsere Träume, die verwehen nicht im Wind, das Naczynski zusammen mit Petra Rechling sang. Es wurde als erste Team 4 Single 1966 bei Amiga veröffentlicht. Im selben Jahr folgte Die Straße, ein mit feiner Hand arrangiertes Folkrockstück in Rubber-Soul-Manier, wie Just erklärt. Beliebter war allerdings die B-Seite, Ich zeig den Weg. Ich zeig den Weg kombinierte den harten Gitarrensound der Stones mit textlicher Lebenshilfe zwecks Erlangung sozialistischer Weltanschauung. Der Song gefiel den Funktionären ebenso gut wie den minderjährigen Tänzern in der DDR-Schuldisco. Sie seien politisch interessiert gewesen, sagt Just, hörten Pete Seeger und Joan Baez. Die Sachen, aus denen die Singerbewegung entstand, Beatles oder Stones und Joan Baez oder Pete Seeger zu singen, das war für uns kein Widerspruch. Der Zug erwartet vor der Tür und ich sitz hier allein. Er pfeift mir zu, er stampft, er horcht, er ruft wohl, steigt doch ein. Doch ich mag mich rein in deinen stählernden Leib. Du willst mich doch verrückten, schütteln, stoßen, treten, knuffen, puffen. Obwohl ich kann dein Liedchen wirklich gut verstehen, doch bin ich besser nach meiner weißen Ziege sehen. Ich verlasse eben einen Artikel von Ulrich Grunert. Ulrich Grunert, aufgewachsen in Gatersleben, Bezirk Halle, ist gelernter Betriebswirt, arbeitet in Schwerin als freier Journalist und Autor. Der Artikel ist veröffentlicht in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, die Ausgabe September-Oktober 2015. Thank you. das jetzt beim Eisen alles gilt. Ah,